Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, Chris und ich haben überlegt, machen wir noch einen Wochenrückblick oder machen wir keinen Wochenrückblick? Wir hatten ja eine Preview auf die Chamber, wir hatten auch die Review gemacht. Da war ja auch ordentlich viel zu besprechen gewesen bei der Review. Deswegen haben wir gute zwei Stunden sogar gehabt dafür. Und dann dachten wir uns, na, reicht das Raw-Ausgabeformat, was für ein Wort, also reicht die neue Raw-Ausgabe, um einen eigenen Wochenrückblick-Podcast noch zu machen? Haben kurz überlegt und haben dann gesagt, ja, klar, warum nicht? Ist ja doch auch einiges passiert bei dieser Ausgabe. Manches ist nicht passiert, womit manche vielleicht gerechnet haben. Und dafür einige Sachen, zumindest wo ich zuerst oder bei denen ich zuerst gedacht habe, hey, das könnte eigentlich relativ cool werden, bis es dann in die Belanglosigkeit, und damit tue ich bestimmt wieder einer Person ziemlich Unrecht, vielleicht werden das auch ganz viele anders sehen als ich. Ich bin vor allen Dingen gespannt, was unser Chris dazu sagt. Er weiß jetzt noch nicht genau, worum es geht. Das erörtern wir gleich. Vielleicht hat er eine Idee, was ich mit diesem Segment oder mit dieser Aussage andeute, dass ich bei einem Segment meinte, boah, das könnte ja richtig gut was werden. Und dann ist es doch irgendwie dahin gegangen. Mal gucken. Das besprechen wir nämlich jetzt. Ich heiße herzlich willkommen aus München den Christian, unseren Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Ja, Cena hat die Welt verändert, muss man sagen, bei der Chamber. Alle haben gewartet, was passieren wird bei der nächsten Raw-Ausgabe. Diesbezüglich ist nichts passiert, deswegen habe ich umso mehr Zeit, über das schöne Wetter in München zu sprechen. 15 Grad, die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Ich strahle auch deswegen. Io Sky strahlt wahrscheinlich auch nach Monday Night Raw, aber dazu werden wir noch später kommen. Und ich habe so das Gefühl, ich weiß, wen du meinst. Im Zweifelsfall aber ist es bei solchen Aussagen immer Seth Rollins, deswegen. Ja, leider richtig. Deswegen, nein, ich freue mich auf die Ausgabe und ja, mal schauen. Nachdem wir immer sagen, Rock und Cena überschatten alles, vielleicht haben es ja andere Paarungen für Mania geschafft, ein bisschen aus diesen Schatten herauszutreten. Das werden wir jetzt erörtern, ne? Also, ob da jetzt noch ein bisschen was Fahrt aufgenommen hat oder manches dann doch eher im überschaubaren Bereich vor sich hin dümpelt. Ich habe so das Gefühl, es ist auch wie so oft im Auge des Betrachters liegend, wie man das interpretieren möchte. Und auch bei uns im Team sind die Meinungen durchaus gespalten, wenn man die Userschaft sich anguckt, tatsächlich auch. Mal sehen, was Chris und mich angeht. Ich kann jetzt natürlich nicht in Chris' Seele gucken, aber ich will sie auch nicht kaufen. Da müsste ich mit Dwayne Johnson sprechen, der weiß, wie man Seelen kaufen kann. Aber ich habe so das Gefühl, bei mir zumindest und bei Chris vielleicht, wie gesagt, auch, ist da nicht so der große Kick reingekommen. Aber das besprechen wir jetzt. Eine Person war eben nicht bei Monday Night Raw. Wir haben drüber gesprochen, oder Chris hat es eben schon angeteased. Es war John Cena. Eigentlich haben wir alle auf ihn so ein bisschen gewartet. Auch auf Cody hat man natürlich gewartet. Aber in erster Linie war es ja doch eher vielleicht John, den wir erwartet hatten. Aber er kam nicht. Er hat ja auch bei der Chamber im Nachgang sich relativ rar gemacht. Also ein Mic Drop und das war's. Mehr hat er auch in der Post-Show-Conference nicht von sich hören lassen. Und ja, still ruht der Storyline-See, wenn da nicht die Gerüchteküche brodelt. Und das wisst ihr ja nach großen Ereignissen, wenn nicht viel von den Protagonisten dazu kommt, dann kommt eben viel aus der Gerüchteküche. Und dann wird, wie so oft, aus einer Maus ein Elefant gemacht. Und so ist es auch bei John Cena gewesen. Es soll wohl so sein, dass er hinter den Kulissen, wohl schon im Rahmen der Chamber, hinter vorgehaltener Hand mit ausgesuchten Leuten, ihr kennt ja diese Geschichten, bitte sag's nicht weiter, als Synonym dafür, dass jetzt der große Klatsch und Tratsch kommt. Aber er soll wohl angedeutet haben, dass man schon wieder Gedanken macht, ihn zurückzuturnen vom Heel zum Babyface. Naja, müssen wir mal gucken, ob man das wirklich macht, wie man das macht. Mein lieber Chris, wir beide haben das ja eigentlich schon, und ich glaube, wir sind auch nicht die Einzigen, dass wir jetzt die großen Propheten wären, Gott bewahre, aber es dürfte doch wohl ziemlich klar sein, dass am Ende von Cenas Abschiedsrun er wohl uns nicht als Heel verlassen wird. Ja, das ist die Krux an dem Heel-Turn wahrscheinlich gewesen, bis auf die Schattengeschichte, die wir angesprochen haben. Natürlich befinden wir uns in seinem Abschiedsrun und es ist März, heißt in diesem Monat gibt es, in diesem Monat, sorry, in diesem Jahr gibt es nicht mehr viele Monate, wo man vielleicht noch mehr spielen kann mit einem solchen Heal-Run. Ich glaube, vergleichbar mit dem Final Boss wird es halt nicht machbar sein, was ich sehr schade finde persönlich. Interessant wäre natürlich, wenn sie eine richtige Bombengeschichte draus machen und Cena dann sagt, also diese Retirement-Geschichte, haha, das war alles ein dämlicher Witz, ich mache, was ich will und ich bleibe jetzt noch und komme, wenn ich will und verteidige diesen Titel, sofern er ihn gewinnt, wann ich will. Das wäre natürlich so Heal-mäßig nochmal ein anderes Level. Ich persönlich hätte nicht mal was dagegen, auch wenn man natürlich langfristig schauen muss, dass man die alte Garde ablöst, aber ja, was soll ich sagen, so ein Heel-Turn von Cena, so lange habe ich darauf gewartet, um ehrlich zu sein. Deswegen, man wird diese letzten Monate sicherlich gut damit nutzen. Andererseits habe ich natürlich also auch die Sorge, weil WWE noch immer WWE ist, unabhängig von Triple H, beim Creative und Rocks 10-Schritte-Plan. Meine Sorge ist ja irgendwie, dass man dann daraus so eine Geschichte macht, dass er mit Cody so ein Doppel-Turn quasi macht und das Ganze alles ausgemacht war mit Cody, um gemeinsam so den Final Boss niederzuringen, quasi Cena als Maulwurf und der Plan mit Cody dann wird bei WrestleMania aufgehüllt, was auch immer. Ich glaube zwar nicht dran, ich hoffe auch nicht, zutrauen würde ich es der WWE und das wäre brutal enttäuschend, aber klar, natürlich, ich denke mal, Merchandise-mäßig möchte man sicherlich noch die letzten paar Monate nutzen. Als Heel wird er jetzt nicht im lila farbenen T-Shirt rauskommen. Und am Ende glaube ich, so als Wohlfühlgefühl bei seinem letzten Match nochmal ihn in einem Fruity Pebbles T-Shirt zu sehen, das wollen die Fans, das will auch er wahrscheinlich, wird dann für eher Leute wie mich, uns vielleicht, so eher so, ja, ja, ganz nett war es, ein großer Moment, aber innerhalb von einem halben Jahr dann wieder zurückzuturnen, wäre so ein fader Beigeschmack, aber am Ende einer, den man wohl logisch so anerkennen muss, wenn es dann wirklich so ist, dass er seine Karriere beendet. Wie gesagt, ich fände es ganz cool, wenn man da nochmal noch mehr Heeligkeit auspackt und sagt, Retirement? Fuck that, ich bin Heel. Mir egal, was ich gesagt habe. Ich finde diesen Gedanken sehr interessant. Ich habe das auch gleich clickbait-mäßig in die Überschrift gepackt. Ja? Also die Überschrift heißt jetzt, nach dem Turn ist vor dem Turn. Kommt John Cena doch jetzt bald als Babyface zurück oder setzt er seine Karriere sogar als Heel doch noch länger fort? Also reißerischer kann man es eigentlich nicht machen. Perfekt. Da kenne ich jetzt ja auch nichts, was solches niveauloses Clickbaits-Gehabe angeht. Aber ich finde den Gedanken ganz cool, den du ins Spiel gebracht hast. Nämlich die Tatsache, dass John vielleicht jetzt sein Heel-Gimmick perfektioniert und es noch ein bisschen weiterlebt als über dieses ominöse letzte Jahr der Karriere hinaus. Das klingt mega spannend, wäre, glaube ich, auch für viele Fans nicht uninteressant, sogar für die allermeisten und wohl sogar sehr interessant. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass wir das sehen werden, denn John ist jetzt Mitte, Ende 40 und hat, glaube ich, in Hollywood noch ein bisschen was vor. Und ich glaube auch, dass das sieht man auch im Ring. Er reißt sich ja wirklich zusammen und arbeitet auch so hart es geht. Aber der Junge ist banged up. Der ist einfach angeschlagen. Oder wie man heute sagen würde, der ist auf ein Stück weit. Also das saugt Energie. Das wird im Alter auch alles immer schwerer mit der Regeneration. Gerade wenn du da auch wirklich dein Tribut gezollt hast. Er war ja auch immer der nach Verletzung schnell wieder zurückkam, wo man auch immer nicht weiß, sind das jetzt wirklich super Regenerationskräfte oder geht er vielleicht über bestimmte Grenzen hinaus? Da steckt man nicht drin. Und klar, ein John Cena kann jederzeit zurückkommen. Sei es, dass er in Segmenten eine Storyline trägt, ohne aktiv zu werden. Sei es, dass er mal den einen oder anderen Bump nimmt. Das kann man ja auch alles irgendwie hinkriegen. Vielleicht sogar noch mal ein Match mit Multiman-Beteiligung. Ich glaube, da wird die Tür jederzeit offen sein. Die Frage ist eben, ob John das körperlich noch will. Deswegen glaube ich, dass, oder ob es versicherungstechnisch auch überhaupt noch realisieren bekommt, diese Geschichte. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir nach diesem ominösen Jahr den Schlusspunkt haben, bis auf eben die von mir angedeuteten Storyline-Scharmützel. Aber die Idee, Chris, die Idee finde ich cool. Und sie wäre auch, wie soll ich sagen, vom Creative-Team natürlich ein großer Wurf. Der wird realisiert werden, der wird registriert werden und der wird auch entsprechende Wellen schlagen, auch im Mainstream-Bereich. Ich meine, der Cena-Turn wurde ja in allen möglichen Formaten thematisiert. Da waren ja auch interessante politische Vergleiche, wo The Rock, glaube ich, mit Putin verglichen wurde und Cody war, glaube ich, Zelensky und ich glaube, John war Trump und dann, ja. Also kann man sich auch nochmal angucken. Gehen wir nachher bei den Grüßen kurz nochmal drauf ein. Also das ist, je nachdem, wie man dazu steht, zumindest Gegenstand der Mainstream-Berichterstattung geworden. Auf diese Weise wird man mit Heel Cena wohl nicht nochmal in diesen Mainstream-Bereich kommen, wenn es jetzt heißt, er setzt seine Karriere als Heel fort. Das wohl nicht. Aber ein bestimmtes Klientel wird dadurch natürlich angesprochen. Und da kannst du entsprechend auch News spreaden. Aber ich glaube, körperlich ist der Zug für John dann erstmal abgefahren. Aber lassen wir es auf uns zukommen. Mein lieber Chris, bei Raw war er ja nicht, und das ist das Stichwort für die heutige Show. Raw hat natürlich die Chamber-Ereignisse aufgegriffen, aber John war nicht dabei. Ja, was war denn alles dabei? Nee, John Cena, The Rock, Cody Rhodes, alle nicht anwesend. Dennoch, glaube ich, werden wir vielleicht bei manchen Segmenten sicherlich in eine gute Diskussion kommen, denn ein paar Sachen fand ich da gar nicht so schlecht. Angefangen oder gestartet hat diese Ausgabe mit einem sichtlich wütenden CM Punk. Der ist da reingedonnert in die Arena. Seine Musik wurde brav von wen auch immer, keine Ahnung, Triple H da auch gestartet. Und direkt ohne großartigen Clobbering-Time, ohne Spaß mit den Fans, direkt ans Kommentatorenpult. Das Mikrofon geschnappt und er hat gesagt, okay Leute, ich bin angefressen und diese Stimmung hier könnte sogar dazu führen, dass wir von Netflix abgesetzt werden. Da habe ich mir gedacht, okay, I'm seated, mein Popcorn hole ich jetzt auch, da habe ich viel erwartet. Und er hat dann gesagt, also gerne Namen nennen, über wen ich da jetzt herfallen soll. Ich weiß nicht, was die Fans geschrien haben, Pat McAfee wollte, Final Boss, Final Boss. Und er hat dann über Rock geredet, hat ihn Bald Fraud genannt und hat gesagt, dass er ein Heuchler ist und ein Part-Timer und dieses auf den Oberarm klatschen, um zu zeigen, was für eine Gänsehaut er hat, drüber hinweg sehen kann auf jeden Fall CM Punk. Er glaubt ihn nicht und würde ihn sehr gerne auch eine mitgeben in der Midlife-Crisis, in der sich der Rock offenbar befindet. Zu John Cena hat er auch ein paar Worte gefunden, natürlich, und hat schon immer gewusst, dass diese ganzen Worte Hustle, Loyalty und Respect immer nur veranscheinlich waren und er am Ende jetzt doch gezeigt hat, wer er wirklich ist. Und dann natürlich kam der Mann, der bei uns sehr oft irgendwie in Gesprächen vorkommt, obwohl wir jetzt nicht die größten Fans sind, Seth freaking Rollins. Und dann hat er gesagt, du Becky Lynch, also wenn du nicht deinen Mann jetzt mit nach Hause schleppst, dann werde ich ihn ja quasi ins Krankenhaus prügeln und du kannst ihn dann quasi in einen Rollstuhl abholen. Ja, und dann ertönte auch schon die Musik von Seth und die beiden haben einen sehr intensiven Brawl gehabt, muss ich sagen, sah sehr stiff aus, also die haben sich nichts gegeben. War auch gut anzusehen, weiß nicht, 100 Security-Leute haben versucht, das Ganze in den Griff zu kriegen. Über die Show hinweg haben sie sich hin und her geprügelt und Adam Pearce hat dann beim Parkplatz draußen mit Seth gesprochen und hat gesagt, okay, schau, ich kann jetzt nicht irgendwie mich da die ganze Zeit um euch sorgen. Nächste Woche Madison Square Garden, New York, und du gegen Punk in einem Steel Cage Match. Um ja die ganze Fehde quasi zu beenden, die Situation zu lösen. Also ein Canceling, also ich glaube nicht, dass Netflix große Probleme haben wird mit dieser Promo. Ich fand ein paar Sachen natürlich sehr, sehr krass. So hin und wieder ist der alte Punk rausgekommen. Trotzdem glaube ich nicht, dass der Maulkorb komplett ab ist. die Situation mit Seth, also was ich den beiden lassen muss, wenn sie privat befreundet sind, dann machen sie einen guten Job, uns das zu verheimlichen, wenn es darum geht, die Brawls zu veranstalten. Da ist wirklich Hass vorhanden. Aber die Fehde ist halt tot. Sie haben wirklich alles gegeben. Es gab dieses eine Match bei der Premiere von Netflix, was auch zugegeben gut war. Punk hat ihn besiegt. Klar, dass er wütend ist, man kann das logisch erklären. Jetzt weiß ich nicht, ob man das Ganze nochmal aufwärmt für den Madison Square Garden, weil man eben nicht mehr die allergrößten Stars hat, um den Fans dort was zu bieten. Oder Roman wird irgendwie eingreifen in das Match, um sich an Seth zu rächen für den Double Stomp beim Rumble und wir haben unser Triple Threat Match bei Mania. Leute, ich habe keine Ahnung, die Dirt Sheets habe ich mir jetzt nicht so genau durchgelesen. Offenbar hat man mit dem Match geplant, dann hieß es, okay, die Fans sind pissig und wollen das nicht. Jetzt wirkt es für mich eher wieder so, als würden wir das bekommen. Ja, weiß ich nicht. Das Triple Threat wäre für mich irgendwie armselig, vor allem für Roman. Es wäre wahrscheinlich ein cooles Match, wäre auch besser als ein Singles Match zwischen Punk und Rollins. Aber um bei der Raw-Ausgabe zu bleiben, war eigentlich ein ganz cooler Anfang, ich gebe es mal zu. Aber ja, Adrenalin, ich spüre das mal bei mir, nee, habe ich nicht. In dem Fall noch nicht. Ich finde, du hast es sehr schön gesagt, eben der alte Punk lugte ab und zu mal hervor. Ja. Und genauso habe ich es auch wahrgenommen, gerade als er sich Rocky und Cena vorgeknöpft hat. Da dachte ich, heieiei. Da war er am Brett, ja. Ja, also ich habe auch so ein bisschen, ich fand das damals auch cool und ich war auch sehr, sehr traurig, habe mich so ein bisschen an diese Zeit zurückversetzt, wo er, finde ich, Rocky auch wirklich ausgezogen hat, was Präsenz anging. Das Royal Rumble Match 2013, wo er sogar zuerst gewonnen hatte, weil The Shield eingegriffen hat. Was hat man auch nie gesehen damals. Sagte Punk irgendwie auch noch, I have nothing to do with The Shield, musste ich so schmunzeln. Das habe ich zweimal angeguckt, das Match. Und am Ende hat Rocky dann ja doch gewonnen, weil Vince McMahon Punk eigentlich rausschmeißen wollte. Und dann sagte Rocky, nein, nein, so lass uns das nicht beenden. Bitte starte das Match neu. Und dann hat dann Rocky dann doch gegen Punk gewonnen. So, deswegen fand ich es interessant, dass er sich Rocky gleich gekrallt hat bei diesem Segment hier. Und ich fand es auch gut, was er da so erzählt hat. Das war schon wieder so bitchig, der alte Punk. So, ja, glatzköpfiger Midlife-Crisis-Typ und so. Hält sich da jetzt hier für wichtig im Managementbereich und was für eine Gurke. Und auch, ja, Cena, habe ich gewusst, war eh alles Heuchelei, genau. Deswegen hat er ihn auch im Chamber-Match noch in den Arm genommen. Das war dann so ein bisschen inkonsequent. Aber es war, dachte ich, huiuiui, jetzt wird Punk da irgendwie auch noch mit reingebuckt. Das ist doch mal was. Zumal er ist over genug. Die Fans wollen ihn da irgendwie wohl auch in höheren Card-Regionen sehen. Und dann kam der Letdown. Aber meine besondere Aufmerksamkeit, die gilt Rollins, wo ich dachte, oh Gott, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und dann dümpelte es wieder Richtung Triple Threat Match hin. Rollins kommt ja auch, ist auch ein bisschen gemein. Der kann mittlerweile wirklich machen, was er will. Und egal, wie er es als Rollins macht, macht er es verkehrt bei mir. Und Chris ist auch nicht so ganz angetan. Also wir gehen da jetzt hin. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass Reigns irgendwie im Garden eingreifen wird. Denn, naja, man hat es uns ja erzählt, den Stomp hat er ja nur geschluckt beim Rumble. Und wenn wir jetzt sehr konkret Richtung Punk und Rollins gehen, dann wird man da auch irgendwie den Reigns noch reinbucken, weil ich wüsste nicht, wie er sonst noch rein sollte. Er würde jetzt in der Storyline um Cena, Cody und Rocky schlicht ein Fremdkörper sein. Er würde auch da nicht reinpassen irgendwie. Da müsste man schon, also ich will es nicht komplett ausschließen, weil man hat schon so einige klasse Twists and Turns in den letzten beiden Road to Mania gesehen, die das Ganze noch rausgerissen haben. Vielleicht bringt Roman da auch noch einen großen Faktor rein. Ich sehe eben nur nicht, wie das jetzt gerade funktionieren soll. Aber mal sehen. Deswegen befürchte ich eher, wir dümpeln da in dieses Triple Threat Match rein, wo es um gar nichts geht. Wirklich, also für gar keinen. Der Einzige, für den es irgendwie passt, ist Rollins, weil er eben sein Mania-Match bekommt. Punk ist wieder nicht im Main-Event. Nochmal, Mania geht 2 Tage. Er hat es auch wieder in keinen dieser Main-Events geschafft. Und Roman ist da um die goldene Ananas. Also, es sei denn, du packst dieses Triple-Threat-Match in den Main-Event von Tag 1. Also, das wäre natürlich auch schon stark. Wobei, Chris, wenn wir uns das mal angucken, das Star-Appeal, was willst du denn sonst in den Main-Event von Nacht einstellen? Ich habe jetzt lang nachgedacht, ob ich das irgendwie gut finde. Aber ich fühle nicht. Ich fühle dieses Triple Threat Match um die Golden Ananas nicht als Main Event für einen Mania-Tag. Nee, aber was fühlst du denn mehr? Ja. Ich fühle auch nichts anderes, ehrlich gesagt. Breaker im Triple Threat Match vielleicht, ja, aber ja, das ist doch kein Main Event. Also. Ist es auch nicht. So sehr ich irgendwie sogar jetzt kurz überlegt habe. Ich meine, vielleicht beschenkst, das klingt so unfair irgendwie, aber die Frauen hatten halt auch schon lange kein Main Event. War es Sasha Banks gegen Bianca Belair oder war es die Mania, wo ihr da wart, das Triple Threat? Also da war es auf jeden Fall Main Event, yeah, wo alle raus wollten, das Triple Threat mit Ronda, Lotte und Becky in der Tat. Kurz danach kam der Regen, schön, dank WWE. Ich weiß gar nicht, ob danach noch ein Main Event war, müsste ich... Also ich glaube, es war Sasha Banks und Bianca irgendwie bei der ersten Mania nach Corona. Da gab es auch viel Freudentränen, glaube ich, zwischen beide, den beiden. Ne? War auch ein gutes Match. Ich prüfe das mal. Ja, bitte. Such du mal, ob du vielleicht irgendwie potenzielle andere Main Events findest, weil sonst wird das Triple Threat ja vielleicht der Main Event. Weil bei den Mädels weiß ich jetzt auch nicht, da reden wir noch drüber. Also genau. Tiffany und Lotte ist nur nicht wirklich heiß. Und Rhea ist ja nicht mal mehr Champion. Also das ist ja alles ziemlich durchgerusht im Moment. Deswegen, ich überleg mal und ich google mal. Ja, bitte, das würde mich interessieren. Ich wüsste nicht, ob da vielleicht ein Showcase-Match reinpassen würde. Logan Paul wird wahrscheinlich gegen AJ Styles antreten, das ist aber kein Main-Event. Am Ende, je nachdem, wir werden im Main Event darüber sprechen, was beim Women's World Championship Match rauskommt. So ein Titel im Main Event, glaube ich, wäre schon nicht ganz so schlecht, aber vom Star-Appeal mit Roman und Punk hast du so eigentlich ziemlich die größten Stars, wenn man jetzt Cody, Cena, Rock rausnimmt, die bei Tag 2 wahrscheinlich übernehmen werden. Weiß nicht, ob du das Ganze vielleicht schmackhafter machen kannst, wenn du eine Stipulation hinzufügst, dass der Sieger ein Titelmatch bekommt in Zukunft. Ich weiß nicht, ob das den Fans reichen würde. Aber natürlich kannst du mit weiteren Promos und intensiven Brawls vielleicht das Ganze noch schmackiger machen. Aber es ist halt für einen Mann wie Roman Reigns irgendwie sehr... Eine starke Bremse. Ich meine, der hat jetzt 4 Jahre in Folge, glaube ich, den Main Event gehabt. Ist eine starke Streak. Das wäre jetzt auch nicht schlimm für ihn, wenn er mal aussetzt. Aber für jemanden wie ihn, der ja eigentlich so mit Cody der größte Star der Company ist, wenn man jetzt vielleicht so noch Punk auf die 3 setzt, wäre das grundsätzlich zu wenig. Aber wenn ich jetzt nachdenke, alles andere, Gunther und Jay, wenn sie das machen, dann habe ich einen ersten Tag verkürzt, weil das schaue ich mir nicht an, wenn es im Main Event ist. Wenn du Tiffany gegen Charlotte halbwegs noch aufbauen könntest, würde ich das schon irgendwie fühlen, kein Thema. Ja? Einfach nur, weil es, glaube ich, so ein Women's World Title Match ist. Dennoch glaube ich schon, dass man dann sagt, okay, wir packen Roman Streak in den Main Event, dass er quasi zum 5. Jahr in Folge Main Eventet. Wir haben Seth irgendwie involviert und wir geben Punk das, was er immer wollte, vielleicht jetzt nicht mehr so will, den Main Event von Tag 1 und bringen es einfach hinter uns, mit Stipulation oder ohne. Weißt du, was ich fühlen würde als Main Event? Das ist jetzt wieder, das darf ich gar nicht sagen, weil das schon wieder... Da gelte ich wieder als zu subjektiv und bin ich ja natürlich dann leider auch. Roman gegen Punk. Oh. Das heißt, nimm Rollins raus und ich fühle es. Es ist ganz fürchterlich. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen, Roman gegen Punk. Und das wäre was. Das ist Main-Event-Material. Das ist schon etwas. Von wegen der Gefallen, den Heyman noch schuldet, yeah, für Punk. Und dann kommt Punk so zu seinem Main-Event. So, wäre natürlich auch geil, wenn du Rollins als Stepstone-Gegner bringst. Also, dass man wirklich jetzt nach dem Garden man Rollins rausschreibt und keine Ahnung, du lässt Punk zum Heel werden, weil irgendjemand zugunsten von Punk eingreift, der nicht Reigns ist. So, keine Ahnung, dann machst du so ein Singles-Match für Rollins bei Mania klar. Das ist ja auch gut. So, und dann ist Punk nach dem Garden-Match fertig mit Rollins. Und dann sagt er: Pass mal auf, lieber Heyman, da war doch noch dieser eine gefallen. Oder irgendwie dann turnen sie beide gegen Roman oder so. Schwuppdiwupp, hast du eine Story. Und was weiß ich, dann lass doch Punk, lass doch Rollins, was ich gegen Drew, der gefällt ja auch alles. Und, ach nee, der geht ja schon gegen Priest. Soll doch Rollins da in Triple Threat Match reingehen? Wäre sowieso besser. Das wäre sogar gar nicht schlecht, wenn Rollins da in das Match reingeht, haben wir da ein Triple Threat. Ja, also irgendwie. Doof. Also, klingt jetzt hart, aber das Blöde ist, Rollins macht die Paarung Punk gegen Reigns irgendwie, ja, weiß nicht, langweiliger. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Chris. Wie siehst du das denn, Punk gegen Reigns? Ja, fühle ich mehr. Einfach nur, ich glaube, Triple Threat Matches im Main Event von Mania sind irgendwie, ich fühle die nicht. Also, Nee. ich bin Fan von Triple Threat Matches, aber das ist so einfach, um Pay-Per-Views gut kurzweilig zu gestalten. Wenn Ja, so ein man, Knaller-Match in ja, so Mitte genau. oder Anfang der Card, genau. Deswegen habe ich auch damals so dieses mutmaßliche Traum-Match zwischen Reigns, Edge und Daniel Bryan nicht gefühlt. Ich fand, das war auch kein gutes Match, auch wenn da eigentlich alles drin war, was ein gutes Match braucht. Ja. Echt? Das fanden wir bei der Review, fanden wir es aber beide ganz gut. Ich fand es immer noch Ja, gut. Brian war da stark. also ich erinnere mich irgendwie nur noch an den Double Stack Pin, ansonsten nichts mehr. aber ich weiß nicht, Triple Threats sind so für mich mitten in der Card, um vielleicht so einen toten Spot interessant zu gestalten. Was natürlich das Ganze nochmal heiß machen kann, wäre so ein Turn von Heyman gegen Roman und wir bekommen Heel Punk. Das wäre für mich dann noch cooler, wenn du sagst, okay, das wird dann so ein Singles-Match gegen Roman, der dann, ja, weil dann hast du auch einen Grund für dieses Match. Was Seth macht dann natürlich ist ein Thema. Man, es gibt ja immer diese Memorial Battle Royale, aber ich denke mal, es wird am Ende diesen Favor. Wird sich Punk, glaube ich, nicht mal jetzt demnächst abholen, sondern irgendwie so Richtung Sommer oder SummerSlam. Und hier müssen wir uns wahrscheinlich ziemlich sicher damit begnügen, dass wir das Triple Threat Match bekommen, um die goldene Ananas tatsächlich. Ja, schauen wir mal. Ne? Also, es deutet wohl wirklich alles darauf hin. Also, man muss jetzt gucken, was im Garden passiert, ob man da noch den einen oder anderen Akzent setzt. Aber wenn da wirklich Roman in irgendeiner Weise eingreift, dann ja, wird er da eben reingebuckt und dann haben wir den Salat. Also, schauen wir mal. Die Hoffnung ist noch nicht ganz weg vom Fenster, aber es wird wohl das Triple Threat um die goldene Ananas. Und es ist schon krass, wenn dieses Match den Main-Event-Spot von Tag 1 bekäme. Allerdings viel Besseres haben wir ja im Moment auch noch nicht so richtig fühlungsmäßig. Aber das lassen wir mal auf uns zukommen. Müssen wir ja machen, geht ja nicht anders. Und deswegen ist einmal mehr die kommende Raw-Ausgabe wieder etwas, auf das wir mit einer gewissen Spannung auf jeden Fall blicken. Aber jetzt sind wir erst noch bei der aktuellen. Und da macht der gute Chris weiter. Sehr, sehr gerne, denn das nächste, da bin ich irgendwie auch gespannt. Wir haben ja gesagt, über ein paar Matches wollen wir nicht mehr reden. Gunther und Jey Uso ist so eines davon. Aber wir müssen nicht über die Paarung selbst reden, da hat sich nichts getan. Aber ich finde, man hat mir die letzten, also diese und letzte Ausgabe, einen Gunther gegeben, das mir zeigt, WWE weiß eigentlich, wie man ihn booken sollte. Und das, was mir persönlich in letzter Zeit fehlt, ist, die Champions bei den Shows wie Raw und SmackDown einfach mal so ein Showmatches zu geben gegen Talent, das jetzt nicht im Main Event ist, aber gut genug ist, um so den schönen schmalen Grat zwischen Squash-Match und guten Match uns zu bieten, ohne dass man irgendwie den Champion zu schwach da lässt. Denn grundsätzlich sind die Champions so, dass sie rausgehalten werden. Wir haben auch hin und wieder darüber gesprochen, dass es gar nicht so schlecht ist. Aber ich finde so diese Matches von Gunther gegen Akira Tozawa und in dieser Woche gegen Otis haben mir sehr gut gefallen. Einfach um auch die Fehde mit Jay ein bisschen so rauszunehmen und Gunther zu präsentieren und zu sagen, okay, schau, er kommt da raus und sagt, du Otis, also du bist echt eine Maschine, ja, aber du bist ein Clown, genauso wie Jey Uso. Und ich werde jetzt den Fans zeigen, dass ich den Boden mit dir wischen werde. Und dann kommt dann ein schönes, stiffes Match heraus, wo du die Stärken des Champions zeigst. Hin und wieder kann Otis was zeigen. Und trotzdem gehe ich raus aus dem Match mit einer dominanten Performance von Gunther, wo man den alten Gunther bekommen hat, mit stiffen Big Boots, mit Powerbombs und mit Submissions. Und wir haben ja auch, glaube ich, mal Maxine Dupri gelobt, wie sie Mimiken drauf hat. Das hat sie hier auch sehr gut gemacht, genauso wie Akira Tozawa. Würde ich mir öfters sowas wünschen, denn das hat Gunther irgendwie sehr gut getan, finde ich. Einfach mal rauszukommen aus diesem Trott mit, hey, ich bin aus gutem Hause und du bist nur Street Trash, Damien. War sehr gut. Das danach, ja, mit Jay, können wir quasi den Mantel des Schweigens drüber legen. Das wird die Paarung für mich auch nicht retten, aber es rettet für mich ein bisschen den Charakter Gunther. Ich weiß nicht, wie, ob du deine Meinung dazu hast, aber ich fand das die letzten 2 Wochen gar nicht mal so schlecht. Ja, was Gunther angeht, Genau, bin ich bei dir. ja. Das ist okay. Du hast gesagt, über den Rest legen wir den Mantel des Genau. Schweigens. Dürfen wir eigentlich nicht. Denn das ist ja zumindest das möglicherweise, nehmen wir mal noch Lotte oder das andere Mädelsmatch dazu, mit dem Triple Threat Match, die Paarung, die um den Main Event Spot bei Tag 1 wetteifert. Und deswegen darf man da eigentlich nicht ins Mantel des Schweigens drüber legen. Allerdings ist man geneigt, es zu tun. Da bin ich vollkommen bei dir. Denn was man mit Jey Uso da derzeit macht, das ist Standard-Babyface-Booking. Es ist vorhersehbar, es ist konsequent, aber es ist genauso wenig doch nicht konsequent. Es ist genauso doch nicht konsequent. Denn auf Jey hängt jetzt mit der, ich nenne sie jetzt mal die Otis Academy rum. Warum auch immer. Ja, also die sind eben, weil sie Faces sind. Und das ist, also man merkt wirklich, dass Otis, Tozawa und Maxime Dupri hier eigentlich Mittel zum Zweck sind, aber emotional Jay so ein bisschen die Show stehlen. Also Ja, wirklich, also es ist so. das ist, ich sehe das, wie Otis dann von Gunther besiegt wird, wie er dann von Gunther dann gedemütigt wird. Und dann kommt Akira Tozawa, bei dem man dann immer wieder vergisst, wie er gebucht wird, was für ein großartiger Wrestler er eigentlich ist. Kriegt natürlich auch nichts hin, wo man hofft, bitte, bitte, Tozawa, du bist doch auch ein knuddeliger Kerl und eigentlich hoffe ich ja, dass du das schaffst und fiebere mit. Und dann kommt Jey Uso und ich denke, ach nö, den will ich da jetzt irgendwie gerade gar nicht haben, weil ich ja mit dieser Otis-Gang so mitfieber mit den kleinen freundlichen Freaks von nebenan. Und dann wird es eben standardmäßig. Ja, dann triumphiert er kurz mal und hält den Gürtel hoch, aber das wird dann alles wieder ein Backfire. Und dann am Ende obsiegt der Heel. Und das weiß ich, es ist schade, wenn die Sidekicks, also die Otis-Gang, wenn die dem Star emotional den Schneid abkaufen. Und das mag wieder bei Chris und mir nur so sein, dass wir das so wahrnehmen, vielleicht bei anderen auch. Vielleicht ist es bei anderen aber auch so, die sagen, ja, wunderbar, ja, also Jay ist Face, der muss dann den netten Jungs da um Otis und Maxine natürlich auch als Mädel zur Hilfe kommen. Das ist doch gut gebuckt, wie willst du anders das machen? Ja, verstehe ich, will ich auch gar nichts gegen sagen, das kann man so tun. Aber das ist so ein bisschen das Problem, das Chris und ich mit Jay haben. Wir sehen ihn einfach immer noch zu sehr als Ja. Tag-Team-Wrestler. Und er ist auch als Singles-Wrestler bisher den Beweis seiner Klasse. Na, nicht ganz. Er war Ende 2020, hat er starke Matches mit Roman gehabt, noch in Ja. der Thunderdome-Ära. Das wollen wir auch jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Die waren bärenstark. Und da hat Chris auch gesagt, und ich habe ihm nicht widersprochen, dass Jay Superstar-Material ein Stück weit hat. Und da will ich auch gar nicht von abgehen. Das haben wir damals gesagt. Da stehe ich auch zu. Aber wenn du dir Jays jetzige Promos anguckst, das ist einfach Standard-Babyface. Ich will nicht sagen, das ist auf Tucker-Niveau. So weit sind wir jetzt nicht. Aber das ist nicht doll. Das ist nicht catchy. Das ist nicht sexy. Das ist nicht, was weiß ich. Außer Heat ist da nicht viel Ja. gewesen bei Jay. Und das scheint ein Stück weit zu reichen. Aber keine Ahnung. So sehr Gunther jetzt so ein bisschen sich das Momentum zurückzuholen scheint, weil man bei WWE dann doch auf den Trichter gekommen ist. Also, weiß ich, Chris, Jay fadet immer mehr. Ja, vor allem ich fühle auch diese Promos nicht. Also er hatte ja diese Promo und dann Backstage. Und er hat halt dann diese Promos, ich kann es nicht, also ich hoffe, die Leute verstehen, was ich meine. Er hat so einen Slang drauf, ich weiß nicht, ob das samoanisches Englisch ist, die Hälfte verstehe ich nicht mal. Und dann kommt hin und wieder so, ja, ich möchte es allen beweisen, dass ich nicht nur irgendwie Tag Team Wrestler bin und dass man mich nicht unterschätzen sollte, Heat, und dann verschwindet er, ja. Also, schau, ich werde nicht lügen und kein Heuchler sein. Dass er den Rumble gewonnen hat, ist in einer anderen Parallelwelt eigentlich so etwas, was sich das innere Kind von mir wünscht. Weil das ist unpredictable bis zum geht nicht mehr. Ja? Aber es ist halt irgendwie so, man hat es probiert und die Fans lieben ihn, aber Leute, von einem Jahr, ich habe ja gesagt, man erinnert sich meistens nur an den Main Event von WrestleMania. An das Null-Sterne-Match zwischen ihm und seinem Bruder erinnere ich mich aber auch. Und ich habe keinen Banger von ihm gesehen. Tut mir leid, dann lieber Sheamus gegen Gunther, ja? Ohne mit ähnlichem Aufbau. Also, darum geht es mir. Ich fühle nichts bei den Matches. Und ich weiß auch jetzt schon, wir können jetzt schon diesen Teil für die WrestleMania Preview aufnehmen, denn wir haben alles gesagt. Ich werde nur sagen, weißt du was, Jay? Beweise es uns. Mach hier jetzt 4 Sterne, emotional intensiv, gewinn das Ding auch meinetwegen. Aber dann muss halt laufen, das Ding. Und ich weiß, es wird nicht laufen. Und ich weiß, es wird kein 4-Sterne-Match. Aber das ist die Zukunft. Und im Moment ist es für mich definitiv ein Mann, der eben nicht in diesen Spot gehört. Ich habe jetzt auch nicht so mitbekommen, dass da wirklich ein großer Movement dahinter steckt. Würde natürlich gerne wissen, wie andere darüber denken, aber in meiner eigenen Bubble ist das eher auch so, ja, interessiert mich jetzt nicht so, wo ist eigentlich John Cena? So würde ich es zusammenfassen, diese Situation rund um Jay im Moment. Ja, sind wir tatsächlich einer Meinung. Ist natürlich super, dass jetzt Gunther wieder an Stiffness und Profil gewinnt, aber dann, sorry, dann bin ich schon wieder dabei, setzt da Punk hin als Gegner, weil der ist eben Ja, auch heiß stimmt. und da bin ich auch mal gespannt, was da draus wird. Gut, über Brock müssen wir jetzt nicht mehr reden. Brock hat ganz andere Probleme Ja. derzeit, den werden wir so schnell nicht wieder bei WWE sehen, es sei denn, an der juristischen Front gibt es dann ganz schnell Entwarnung und da stehen die Zeichen der Zeit eher in die gegenteilige Richtung. Also Gunther gegen Brock wäre eine Granate gewesen, nämlich sofort in Main Event gesteckt von Nacht 1. Sofort. Aber so ist es eben so eine Sache und da gehört Gunther gegen Jay einfach nicht hin, muss man ganz deutlich so sagen. In jeder Hinsicht nicht, weil da, so blöd es klingt, so gut Gunther ist, da bräuchte er ja auch einen entsprechenden Gegner und der Ja. ist Jay. Also nicht, was das Wrestlerische angeht, wobei gegen Jay vielleicht sogar auch, aber was die Magie um das Match angeht und da fehlt ein bisschen was. Mal gucken, ob sie es noch retten können. Ich glaube nicht, weil das war hier für Gunther okay, für Jay nicht so gut und für den Hype auf das Match hat es mal gar nichts geändert, würde ich sagen. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, Chris, können wir auch weitermachen, oder? Oder gibt es noch was zu ergänzen? Nee, ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir haben ja noch Ein etliche bisschen, Wochen ja. Aufbau. Ja. Ja, das ist leider Gottes, ist man geneigt zu sagen, genau. Deswegen, ich weiß nicht, Sie müssen, ja, ein Twist, was soll ich mir da wünschen? Also, es ist, wie es ist. Wir werden das auf jeden Fall nochmal besprechen müssen, Es zumindest ist, wie es spätestens bei ist. der Sehr schön. Preview. Ja, Lyra Valkyria hat viel zu tun. Sie hat in dieser Woche erneut ihren Titel aufs Spiel gesetzt, die Intercontinental Championship. Dieses Mal gegen Ivy Nile. Und hier, meine Damen und Herren, bin ich sehr glücklich, denn dafür ist dieser Titel da. Wenn du ihn hast, dann gib so Leuten wie Ivy Nile die Chance. Das ist genauso die Bracket, Shayna Baszler und Dakota Kai und wie sie alle heißen. Gute Wrestlerinnen, die nie in den Main Event kommen, aber es gibt da einen Titel. Der, ja, er ist da. Ich glaube, wir müssen da gar nicht mehr um Relevanz sprechen. Es war ein ganz schönes Match. Und Valkyria hat verteidigen können. Wird sich zeigen, wann sie den als nächstes aufs Spiel setzt. Ivy Nile, wirklich fantastisch im Ring, muss man sagen. Aber wie gesagt, da ist, glaube ich, auch schon das Maximum erreicht. Man muss mal gucken, finde ich, bei dieser Geschichte, wie das jetzt weitergeht. Du hast es, finde ich, sehr schön gesagt. Es ist ja letzten Endes so, dass die Matches, die früher random da waren, jetzt Titelmatches sind. Ne? Ja. Also, ne, du hast die gleichen Paarungen, hättest du auch so irgendwie bei Raw hinpacken können und es wäre ein Füller-Match gewesen. Genau, der Aufbau Jetzt. war einfach ein Angriff von Ivy Nile nach dem Titelmatch in der Vorwoche. Genau, also das ist jetzt, so hättest du auch ein Singles-Match aufbauen können. Jetzt hast du damit ein Titelmatch aufgebaut. Und das muss man auch abwarten, finde ich, was die Zeit zeigt. Wenn dieser Titel ein Mittel zum Zweck ist, um die Mädels in die Shows zu bringen, ist das einerseits natürlich super. Mhm. Andererseits waren sie auch vorher schon in den Shows und es war eben ein random Match. Jetzt ist es mehr oder weniger auch ein random Match, nur dass ein Titel dranhängt. Da weiß ich jetzt nicht genau, kann der Titel die Matches interessanter machen oder ziehen die Matches den Titel runter? Das muss man erstmal abwarten. Ich glaube, beides wäre zum jetzigen Zeitpunkt noch denkbar. Aber derzeit, glaube ich, ist es noch okay. Du hast schon gesagt, der Titel ist da. Ich glaube, bei den Fans juckt es jetzt niemanden, ob das ein Titelmatch ist oder nicht. Oder zumindest niemanden wirklich groß. Vielleicht kannst du ein paar Replica-Belts mehr verkaufen. Gibt ja genug Leute, die da so überraschungseinmäßig sagen, ich muss alle Gimmicks haben oder so. Mhm. Kriegst ja auch nachgeschmissen, die Dinger. Also mag auch businessmäßig was dahinter stecken, wissen will ich. Aber die Offenbarung ist der Titel jetzt nicht, er wird es auch nicht werden, aber wenn da irgendwie am Ende für WWE mehr Geld rausspringt, das scheint so zu sein, dann werden wir uns an den erstmal gewöhnen. Zur Not schaffst du ihn wieder ab und führst ihn ein paar Jahre später wieder ein, da ist WWE ja entspannt dabei. Vielleicht kommt ja bald die Hardcore Championship wieder oder 24/7, mal sehen, mein lieber Chris. Auweia, wir haben echt viel durchgemacht, merke ich gerade. Ja, ja. 24/7 waren die dunkle Zeiten, dunkle Zeiten. Ja, ein trauriges Segment leider als nächstes. Ludwig Kaiser stand im Ring. Und ja, die Fans generell in der Halle waren schwierig. Also ich glaube, so nach Punk hatten sie auf nichts mehr Bock, muss ich sagen. Bisschen im Main Event. Und hier haben sie auch Ludwig Kaiser ein bisschen sterben lassen. Der hat eigentlich wieder eine ordentliche Promo geliefert, hat darüber gesprochen, dass er sich endlich die Aufmerksamkeit zurückholen konnte, die ihm Penta gestohlen hat. Und wenn irgendjemand glaubt, dass das, was Cena Cody angetan hat, bei der Elimination Chamber schlimm ist, dann sollte man darauf warten, was er Penta antun wird. Dieser kam heraus, hat eine ziemlich coole Entrance, konnte dann auch Ludwig Kaiser quasi abfertigen und ihn vertreiben. Wie gesagt, ich stehe auf die Fähre, ich habe da Bock drauf, da ist ja auch Pete Dunne irgendwie involviert. Offenbar geht das Ganze hier jetzt nicht Richtung Intercontinental Championship. Oder vielleicht auch, also da bahnt sich vielleicht sogar ein Multiman-Match an für Mania. Wenn wir schon über Main-Events sprechen, ja, so ein Five-Way-Match oder Six-Pack-Challenge um die Intercontinental Championship. Aber ja, solche Segmente, ich hab immer sehr Angst vor solchen Segmenten, weil die Fans halt hier nichts gekauft haben. Denn das ist so, wo Triple H oder die Offiziellen hinschauen und sagen, ja gut, okay, er zieht nicht, er hat den Brass Ring nicht gegrabt, schick ihn zurück zum Main Event. Und nicht von Mania, sondern von der Show, die Main Event heißt. Deswegen, ja, eher enttäuschend. Ich hoffe, die Offiziellen checken, dass die Fans hier einfach, keine Ahnung, es war ein toter Spot, aber die Promo fand ich trotzdem an sich nicht so schlecht delivered. Nee, Kaiser ist ein super Promo-Mensch. Ja. Also gerade immer seine bei WWE Exclusive, diese Videopromos, die er da raus hat, die sind so herrlich oldschool und leidenschaftlich und er ballert da die Sachen raus, auch wirklich in einem Flow mit einer Geschwindigkeit und einer Intensität und das ist schon Bombe, was er da rausballert. Aber irgendwie klickt es bei den Fans mal so. Also ich glaube auch, er wird der Stepstone-Gegner sein für Penta. Hm. Wäre natürlich mega, wenn er ein Mania-Match bekommen würde um die IC-Championship. Das wäre schon krass. Und ich glaube, man wäre auch nicht schlecht beraten, mit ihm so ein bisschen zu gehen und zu ihm zu stehen. Da könnte schon noch was kommen, glaube ich. Aber hier hast du recht, haben sie ihn sterben lassen und die Gefahr sehe ich bei ihm tatsächlich auch. Das ist dann auch abhängig von der Halle, glaube ich. Er ist jetzt genau an der Schwelle stehend, will ich mal sagen. Ja, genau, Hunter wird jetzt hingucken, alle werden hingucken. Man hat schon an ihm festgehalten. Er war eine Zeit lang mal verletzt und so, man hat ihn nicht fallen lassen. Aber ich glaube, dass er jetzt in den nächsten Wochen, in den vergangenen Wochen so immer genau beobachtet wird, gehen wir mit ihm jetzt noch den nächsten Schritt oder packen wir ihn in Dark Matches oder Main Event oder was auch immer oder schicken wir ihn zu Fabian hinterher, hätte ich beinahe gesagt. Also Giovanni Vinci wurde ja auch entlassen. Also die Gefahr sehe ich erstmal nicht bei Kaiser. Aber klar, für ihn heißt es jetzt, glaube ich, im schlimmsten Fall, ich glaube, wir übertreiben jetzt auch up or out wird es nicht sein, aber up or down, so könnte man es vielleicht sagen. Mal gucken, was weitergeht. Also an ihm liegt es, glaube ich, erstmal nicht. Er delivert wirklich gut. Ja, ich denke mal, die Chancen stehen, glaube ich, nicht so schlecht, dass er ein Mania-Match kriegt. Ich glaube, WWE wird Penta auf jeden Fall auf die Karte setzen und naja, so ein paar Wochen vor Mania mit einem, auf jeden Fall einem Mann zu fäden, der bei Mania da sein wird, glaube ich, ist gar nicht mal so schlecht. Ja, zumal Kaiser ja auch permanent Gegenstand der Shows ist mittlerweile. Also er Ja, ist ja doch. eigentlich immer dabei und da kannst du eigentlich kaum an ihm vorbei bei Mania. Und ich glaube, diese Crowd war wirklich schlecht. Also nächste Ja. Woche Madison Square Garden, wenn man ihm da irgendwie was gibt, ein Match gegen Penta, das wird ein ganz anderes Niveau werden. Chad Gable hat American Made den Auftrag gegeben, einen Titel zu gewinnen. In der Zwischenzeit sucht er einen Luchador, der ihm helfen kann, selbst ein Lucha zu werden, damit er einen Luchador besiegen kann. Ganz witzig, dass man hier eigentlich, ja, so ein, ich glaube nicht, dass man hier wenig Geld in die Hand genommen hat, um da ein paar Schauspieler anzuheuern und so eine Gegend und auch eine ziemlich gute Videoqualität. Der ist auf der Suche da nach irgendjemanden. Hat da so einen alten Mann gefunden, der hat ihm eine Box für sehr viel Geld gegeben. Was drin ist, weiß man nicht. Ich gehe mal davon aus, es wird eine Maske sein. Ich Ja. glaube, eine Spille wird drin sein. Ne, eine Eine Roboterspinne. Roboterspille. Ja, interessant. So nebenbei Ding für Chad Gable. Vielleicht ist es irgendwie die Inszenierung, um Rey Fenix irgendwie in die Shows zu bringen, keine Ahnung. Der ihm quasi hilft, dann Penta zu besiegen. Keine Ahnung, weil ich glaube, Rey Fenix ist jetzt offiziell ein Free Agent, was ich weiß. Und vielleicht, aber keine Ahnung, das ist nur ein bisschen Herumgespinne von mir. Aber das wäre doch was, wenn Rey Phoenix mit Chad Gable irgendwie zuerst teamt oder Ja. keine Ahnung. Also das kannst du, das hätte was. Ne? Also im Moment, Tag Team mit Penta ist die Zeit, finde ich, wie gesagt, nicht reif für. Da dachte ich, glaube ich, vorletzte Ah, Woche schon. genau. Und so kannst du da eine kleine Fehde draus basteln und dann nachher wieder eine Reunion oder so. Aber das wird mir gefallen, weil ich finde Chad Gable sowieso großartig. Und was man mit dem macht, das gefällt mir derzeit eigentlich auch, weil er hat ja eigentlich gefühlt alles verloren. Aber jetzt hat er eine Storyline, so ich muss jetzt irgendwie die Magie finden oder keine Ahnung, was das für eine Sache ist. Finde ich eigentlich ganz süß. Ich bin mal gespannt, was er da jetzt findet. So ähnlich wie Batman Teil 1 da mit Christian Bale, der da auch da den Berg hochgekraxelt ist, um da keine Ahnung, was er sich da gesucht hat. Also ich bin die Story gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Ja, so nebenbei, warum nicht? Also, er kann es ja auch sehr gut und ich glaube, je nachdem, wen er da findet, wir können uns auf jeden Fall auf gute Matches freuen. Ja, seine Kollegen haben weniger Glück gehabt. American Made, die Creed Brothers haben verloren gegen die War Raiders erneut. Ein gutes Match war es allemal, muss ich sagen. Also, ich glaube, in der Hinsicht macht man nichts falsch. Ich habe gerade überlegt, sind die World Tag Team Championships irgendwie anders in eine andere Kategorie zu stecken als die Women's Intercontinental Championship? Ich würde eigentlich sagen, sie sind tatsächlich so auf dem gleichen Niveau. Was Ja. genau das heißt, kann ich jetzt auch nicht sagen irgendwie. Aber ja, man kann das bringen. Es ist ein gutes Tag Team Match gewesen. Dann hatten wir ein Segment mit Bron Breakker. Das war total komisch, keine Ahnung. Finn Balor stand da schon im Ring, hat ihn irgendwie von der Seite angelabert, hat gesagt: Ja, versteck dich nur hinter Jackie Redmond. Wenn du hier wärst, ich würd dich sofort verprügeln und dir den Titel abnehmen. Breakker hat gesagt: Also, ich habe kein Problem, also ich komme da gerne runter. War natürlich eine Falle. Kalito wollte zuschlagen, ging daneben. Dominic Mysterio wollte zuschlagen, ging auch daneben. Finn Balor konnte sogar ein paar Sachen setzen. Sich dennoch nicht durchsetzen, ist dann geflohen. Aber einen Mann haben sie zurückgelassen, Dominik und Finn, nämlich Kalito. Der musste dann einen ordentlichen Spear einstecken. Ich mag Bron Breakker, bin großer Fan von Bron Breakker, habe eine Hoffnung auf ein tolles Match für ihn. Finn Balor ist der eine Gegner nicht, möchte ich sagen. Ja, bitte nicht. Ja, ich bin am Überlegen, wie man das mit Breakker anstellen soll. Also, ich möchte nicht, dass er zu lange so der Intercontinental Champion ist und den Spear ausschlachtet. Weil dann wird es irgendwie so, ja, das ist ganz nett, alles süß. Das Pendant ist irgendwie so LA Knight, die Fans haben ihn gern, aber grundsätzlich ist es mittlerweile alles durchgespielt. Und von daher hoffe ich irgendwie, dass man vielleicht nach Mania bei Mania ihn den Titel abnimmt und vielleicht geht er dann gegen den alten oder neuen World Champion, ob das jetzt Gunther ist oder Jey Uso. Um da vielleicht so den nächsten Schritt zu machen, weil er ist ready für mich. Es macht Spaß Und er hat noch ein bisschen dieses NXT-Ding an sich kleben, was das für mich interessant macht. Und ich möchte nicht, dass er Main-Roster-Guy wird. Sagen wir es mal so. Ich hoffe, die Leute verstehen, was ich damit meine. Ja, deswegen hätte ich tatsächlich auch gar keinen Stress, dass er den Gürtel noch länger hält, weil er ist einfach so gut, dass er die Freshness auch ein Stück weit auf den Gürtel überträgt. Also wenn jetzt Breakker den Gürtel verliert, habe ich so ein bisschen Angst um den Gürtel. Kommt drauf an, wer ihn übernimmt. Ne? Also Penta, mal gucken. Kaiser sehe ich aber nicht, dass Kaiser ihn gewinnt. Kaiser wäre auch ein guter Champion. Also habe ich gar keine Bedenken. Cool. Kaiser wäre ein super IC-Champion. Bronn würde ich tatsächlich auch, ja, Heavyweight, weiß nicht, aber eigentlich schon. Ne? Also die Rollins Championship, das wäre schon nicht verkehrt. Und gerne kann er sie von Jay gewinnen. Wenn Jay sie jetzt von Gunther gewinnen sollte, kann gerne danach Breakker sie von Jay haben. Das wäre bestimmt nicht verkehrt. Und Kaiser IC, ja, hätte was, sehe ich aber eher noch nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir Balor bis Mania abgefrühstückt haben, sodass wir da irgendwie das Triple Threat Match oder das Multi-Man Match bekommen sollten. Das wäre tausendmal interessanter. Weil, sorry, Balor habe ich so ähnlich wie Rollins. Ist nicht Go-Away-Heat, aber ist auch nicht so weit weg, ehrlich gesagt. Also, die brauche ich nicht irgendwie. Komisch, ganz komisch. Nee, Balor, boah, er wird mir auf der Mania-Card nicht fehlen, wenn er nicht drauf wäre. So hart das jetzt klingt. Sieht auch schlechter aus, finde ich. Also, Memorial Battle Royale. Ich glaube, bei Mania ist mittlerweile so, ich glaube, Triple H möchte die alle irgendwie auf die Card bringen als Belohnung. Und deswegen wird es an der Battle Royale nicht scheitern. Ich glaube kaum, dass der beim Intercontinental, also das wäre schon sehr, sehr schwach. Breakker generell irgendwie mit AJ angebundelt, der hat sich jetzt irgendwie mehr fokussiert auf Karrion Kross und Logan Paul. Deswegen bin ich dahingehend mal gespannt, was sie machen. Aber Finn Balor, bin ich bei dir, das ist dann, er ist erledigt. Ja, aber die Battle Royale war jetzt ja auch, glaube ich, zuletzt nicht mehr auf der Karte. Ja, wirklich? Ne? Nee, ich glaube, die war schon länger nicht mehr drauf. Also schauen wir mal, ob man sie jetzt extra wieder einführt deswegen. Ja, irgendwie, ja, sie werden wahrscheinlich so Multi-Man-Matches machen. Also sie haben ja dieses, letztes Jahr gab es da nicht so ein cooles Six-Man-Street-Fight mit Final Testament gegen irgendjemanden? Ja, das war kurz und knackig. Das war Mittel zum Zweck für Bully Ray. Oh ja, boah. Krass, da hätte ich mich nie wieder dran erinnert. Doch, ich schon, weil ich es geil fand. aber D-Man war nicht da, oder? Nein, okay. Es war nur Bully Ray. Baba Ray. Genau, dann sind wir auch schon beim Main Event und da hat die Road ein bisschen einen Turn genommen bei den Damen. Es gab nämlich das Women's World Championship Match, Rhea Ripley gegen Io Sky. Das Match hat ein bisschen sloppy angefangen, hat sich dann immer mehr gesteigert, war wie immer sehr, sehr gut, vor allem durch dann natürlich zwei sehr starke Wrestlerinnen im Ring. Aber die Story hat sich dann immer mehr so fokussiert auf Bianca Belair, die hat sich das Match natürlich angesehen als Siegerin der Elimination Chamber der Frauen. Es wurde natürlich ermittelt, gegen wen sie bei WrestleMania antreten wird. Rhea hat sich dann eher so auf sie fokussiert, weil die hat brav Io Sky angefeuert und Rhea hat geglaubt, hä, willst du nicht gegen mich antreten bei Mania? Und hat sich dadurch ablenken lassen und sogar Bianca Belair einen Stoß verpasst. Die hat sich natürlich revanchiert, gab keine Disqualification. Die Ringrichterin hat es klar und deutlich gesehen, hat aber gesagt, du, jetzt mal ruhig, mach mal das Match zu Ende. Das können sie ein anderes Mal klären. Er sollte so ein super Riptide folgen, wurde gekontert. Dann gab es den Over the Moonsault und das Cover ging dann tatsächlich bis 3 durch und Io Sky ist neue Women's World Champion. Hatte ich nicht damit gerechnet, muss ich sagen, aber irgendwo doch konsequent, denn die Regentschaft von Rhea ist so wirklich einen langsamen Tod gestorben, muss man sagen. Und ich finde das nicht so schlecht, dass man hier jetzt so ein bisschen was Neues reinbringt, denn was willst du in einer Fehde zwischen Bianca Belair und Rhea großartig erzählen? So kannst du entweder sagen, okay, Rhea wird sich da jetzt irgendwie versuchen, nochmal reinzukämpfen und wir bekommen ein Triple Threat Match. Haben heute über Triple Threats gesprochen. Oder sie zieht sich jetzt mal ein bisschen zurück. Sie hat ja eigentlich eine sehr gute Promo geliefert. Das war, ähnlich wie wir es bei Kaiser gesagt haben, so eine After-Raw-Promo. Kann man sich anschauen, sich so 4 Minuten lang, aber sehr emotional und irgendwie sehr, sehr gut. Ich weiß nicht mal, ob da ein Skript dabei war. Und das sind so Sachen, da fieber ich dann doch mehr mit. Mit Io hast du natürlich eine super Championess. Ich freue mich irgendwie, ich mag sie. Bringt uns irgendwie so Damage Control bei Mania näher, auch wenn Dakota dann wahrscheinlich nur ein Valet sein wird. Io ging letztes Jahr als Champion zu Mania, geht dieses Jahr wieder als Champion zu Mania. Also Triple H hat sie sehr, sehr gern offenbar. Und Bianca haben wir schon gesagt, haben wir sehr gern als Challengerin. Und ich glaube nicht, dass wir dieses Match schon mal hatten. Ich glaube, du hast gesagt, Rhea gegen Bianca hatten wir. Unabhängig davon, ob wir das Singles-Match bekommen, das wäre ein unfassbar cooles Match. Habe ich mega Bock. Aber ein Triple Threat-Match dieser drei hätte ich auch mega Bock. Also kann man hier wenig falsch machen. Ich weiß nicht, ob man Jade und Naomi noch involvieren wird, weil da gibt es ja auch eine Geschichte. Alles in allem finde ich das Ganze ganz positiv, denn Rhea musstest du irgendwie jetzt mal loswerden. Oder trennen vom Titel loswerden, ist schlimm gesagt, weil sie hat ihr Gimmick ein bisschen verloren. Sie muss erstmal wieder so in die Spur finden, damit man Wiedererkennungswert hat. Und mit Io kannst du das immer machen, denn Io hat einen Wiedererkennungswert. Und deswegen war das ein schöner Upset, ein tolles Match und bietet für diese Fehde zumindest noch immer so eine Spannung, wie ich finde, die man erzählen kann, anders als bei Tiffany gegen Charlotte zum Beispiel. Ich habe das jetzt mal alles gehört, was du gesagt hast und verstehe das auch. Aber es wirkt auf mich schon ein bisschen, ich sag mal jetzt interessant, wenn man einen Monat vor Mania die weibliche Titelträgerin auswechselt. Das ist, also es passiert, klar, in der Chamber haben auch schon mal Titel gewechselt, aber das ist schon interessant. Ist das jetzt für Rhea ein Downgrade? Ist das einfach nur der Versuch, die Story noch ein bisschen aufzupeppen, denn es wird sich jetzt ja schon die Frage stellen, was machst du jetzt mit Rhea, wenn sie den Titel nicht hat? Ein Singles-Match? Du kannst Rhea eigentlich auch nicht bei Mania antreten lassen, weil dafür ist sie zu groß. Also doch Triple Threat, da geht sie, finde ich, schon wieder als Loser rein, weil sie den Titel gerade verloren hat. Du hast Triple Threat angedeutet. Kann man machen. Allerdings, ich bin, das ist ganz komisch, da bin ich vollkommen bei dir. Bei Mania-Hauptkämpfen will ich immer ein klassisches Match haben. Da will ich ein Two-on-One-on-One-Singles-Match. Da will ich keine Triple Threats. Die sind, das hast du vorhin ja auch schon völlig richtig gesagt, da ist weniger mehr bei Mania-Main-Event. Da willst du das große Match haben. So, das Match, das alles entscheidet. Und jetzt schon wieder so ein Triple-Threat-Match draus zu basteln, finde ich irgendwie doof, weil da wäre ich persönlich doch eher auf Io gegen Bianca gespannt. Das wird schon geil. Klar, ich glaube auch, wenn du Rhea reinpackst, das wird übrigens auch geil. Aber Rhea ist irgendwie, das hast du auch wunderbar gesagt, sie hat ihren Charakter so ein bisschen verloren. Rhea, ja, sie ist den Standard WWE Babyface tot gestorben, kann man auch sagen. Ja, also das, was sie heiß gemacht hat, hat sie schon lange verloren. Oder hat sie schon längere Zeit verloren, seit Judgment Day und Dominik zurück und dann doch geturnt. Und dann irgendwie, Liv ist mir egal, aber ich fokussiere mich trotzdem nur auf sie, weil ich peinlich bin. Das hat auch ihr nicht gut getan. Ja, Chris, was willst du mit ihr machen? Also ich befürchte, man wird, weil du hast richtig gesagt, Rhea nicht bei Mania antreten zu lassen, wäre unnütz, weil ich glaube schon, dass sie so irgendwie eine Fanbase hat. Ich glaube, sie ist auch sehr beliebt. Und die Entrance ist ja auch irgendwie so einzigartig, ihr Charakter, ihr Aussehen, das wird man sich nicht nehmen lassen. Und meine Angst, meine Angst, ich weiß nicht, ich habe gerade gedacht, dass man sie nochmal gegen Liv stellt, aber das ist wirklich erledigt, alles Bitte nicht. auserzählt. Es bietet sich auch nichts an, vor allem ich denke ja noch immer auch dran, dass man dann jetzt nicht irgendwie Jade so komplett rausnehmen wird. Eigentlich das Vernünftigste wäre, daraus ein Triple Threat zu machen, aber wie gesagt, da sind wir uns einig, das würde irgendwie der Magie etwas wegnehmen. Mir fällt gerade was ein. Ja. Also, das ist jetzt sehr, sehr an den Booking-Haaren herbeigezogen. Aber meine Güte, wir sind bei WWE, da kannst du alles machen. Ich muss es ganz deutlich sagen: Jade gegen Naomi ist kein Mania-Match für mich. Nein. So, das heißt, das Einzige, da brauchst du wieder einen Grund für, aber den wirst du schon irgendwie finden. dass Naomi quasi im Auftrag von Rhea gehandelt hat, dass du Jade gegen Rhea bekommst. Und das wäre schon spannend. Also das würde ich mir gerne angucken. Jade gegen Rhea Ripley, das sind zwei taffe, kernige Mädels sozusagen. Die kommen über die Kraft, die haben auch beide Star-Appeal und sie haben beide noch kein Match. Liv gegen Rhea fühlt sich komisch an und Naomi gegen Jade fühlt sich auch komisch an. Aber ich weiß nicht, Chris, was hältst du von Jade gegen Rhea? Ähnlich wie ich zu Jade gegen Bianca Belair gefühlt hätte, ist so ein Showcase-Match. Ja. Ich weiß nicht, es ist interessant bei Jade. Wahrscheinlich auch der Körper, die ist ja absolut. Aber Jade ist ja Showcase eigentlich, ne? Sie ist Showcase, ja. Deswegen wäre das irgendwie auch, da würden zwei Welten aufeinander prallen, da hätte ich Bock drauf. Wäre natürlich auch ein schöner Twist irgendwie. Ja? Da hätte man wieder irgendwie so etwas, was man nicht erwartet hätte. Mir ist halt jetzt eine Sorge, die du mir eingepflanzt hast, die am logischsten ist. Jade Cargill gegen Naomi. Man hat das aufgebaut bei der Elimination Chamber. Man kann daraus eine Story basteln. Und ist wahrscheinlich der am logischste Weg, weil so kriegst du alle auf die Card. Bianca, Rhea, Io, Triple Threat, Naomi, Jade, Singles Match. Und dazwischen, keine Ahnung, involvierst du Bianca ein bisschen, weil sie ja die Ex-Tag-Team-Partnerin von beiden ist. Sind die zwei Wege, die ich am wenigsten fühlen würde. Da hätte ich eher Bock auf dieses Singles-Match und Naomi nimmst du halt irgendwie raus, was halt auch wieder blöd ist für sie selbst. Aber klar, es deutet dann doch tatsächlich auf Jade gegen Naomi hin und Rhea wird sich den anderen beiden dazuschließen. So befürchte ich es. Aber down the road, ich hoffe, man wartet jetzt nicht nochmal mit Jade so lange. Also ich möchte halt irgendwie dieses Gerücht auch mal beseitigen, dass man nicht an sie glaubt, dass sie nichts im Ring kann, dass sie ständig verletzt ist, was auch immer. Du hast es beim Rumble damals gut gemacht, es vertan. Ich finde, jetzt bei der Chamber hast du es gerettet. Das war gut, das war cool, das war stiff. Das ist ein Star für mich noch immer. Also, wenn du es machen musst, dann gib mir das Match gegen Naomi. Ich befürchte, es wird dann sloppy. Lass sie gewinnen, aber dann muss sie direkt in eine Fehde mit Bianca. Vielleicht sogar um den Titel. Und dann muss man halt entweder entscheiden, okay, ist sie es oder ist sie es nicht. Vom Aussehen ist sie es. Ob sie den Titel tragen kann, quasi in großen Matches, würde sich dann zeigen. Aber ich würde nicht nochmal so lange warten. Ja, aber letzten Endes sind wir dann bei einem Match Naomi gegen Jade. Und das läuft Gefahr, aber übel abzustinken. Also wenn die Chemie nicht finden und sie sind beides jetzt nicht die sichersten Workerinnen, heieiei, da musst du einen Squash draus machen eigentlich. Das muss schnell vorbei sein im Idealfall. Also wenn wir da irgendwie ein 10-Minuten-Match bekommen, oje, oje, das kann was werden oder auch nicht. Ja, mal gucken. Also ich weiß nicht, ich hoffe irgendwie immer noch, dass man Rhea da reinbuckt, weil Rhea jetzt im Triple Threat fühlt sich gar nicht gut an, finde ich. Das, also weiß nicht, vielleicht rocken sie das auch, das will ich gar nicht ausschließen, weil da sind dann ja wirklich drei absolute Superstars auch vom Können gerade drin. Aber, oh nee, bei Mania bitte muss doch was gefühlt werden und da fühle ich relativ wenig. Ach Gott, lassen wir uns überraschen, würde ich sagen, mein lieber Chris. Ganz herzlichen Dank für die Raw-Zusammenfassung. Damit sind wir damit auch durch. Kommen aber ganz kurz noch zum Fade-Out. Gab sehr, sehr viele Rückmeldungen in Bezug auf unseren Podcast zur Elimination Chamber auf der Startseite und auf YouTube, auch im Board ein bisschen, aber in erster Linie tatsächlich Startseite und ganz, ganz viel YouTube und auch ein bisschen auf Spotify. Interessant finde ich tatsächlich, wie sehr die Meinungen da auseinandergegangen sind. Manche sprachen von einem der besten Pay-Per-Views, von einem der besten Endsegmente und dem coolsten Heel-Turn ever. Und manche haben sich tierisch aufgeregt über schwaches Storytelling, unlogische Erzählung und überhaupt alles doof. Also das ging da tatsächlich deutlich auseinander. Also wer zum Beispiel hier erwähnt sein kann, Schnubbelbu, der immer, weil mit ihm funkelt und strahlt immer alles. Auch die Elimination Chamber hat ein bisschen gefunkelt, sagte er. Er ist dann auch tatsächlich nicht bei allem zufrieden. Den Heel-Turn von Cena fand er zum Beispiel überragend gut, tatsächlich. Dann seien noch Amchi gegrüßt. Marinho 22, ich glaube, der hat auf allen Plattformen irgendwas geschrieben. Woods, Matt, Austin und Nelson, die auf der Startseite was geschrieben haben. Ich muss mal kurz gucken, ob da sogar die ein oder andere Frage gestellt wurde, weil doch relativ viel geschrieben wurde. Doch hier ist eine Frage. Marinho hat gefragt. Frage zu Elimination Chamber. Durchwachsene Booking, kurzfristige Änderung, Backstage-Moral im Keller. Ein wenig, zu wenig Hype für die Premium-Live-Events. Ticketpreise immer höher, Storytelling zu lang. Meint ihr, WWE driftet etwas ab und muss schauen, dass die Triple H-Ära nicht den Bach runtergeht? Die Gefahr sehe ich tatsächlich derzeit gar nicht. Also WWE, ich weiß, was du meinst, aber WWE ist derzeit so groß. The only way is up, kann man sagen. Also die Sachen, die sehe ich. Also die Backstage-Moral, die gerade auch im Nicht-Worker-Bereich im Keller ein Stück weit ist, weil man so viel Geld verdient wie nie, aber bei den einfachen Mitarbeitern kommt davon viel zu wenig an. Die Ticketpreise werden immer höher, das stimmt, aber die Leute kaufen sie auch, die Tickets. Also bei WWE galt immer das Motto, wenn es nicht so gut läuft, macht die Ticketpreise einfach höher, weil dann sind die Tickets was Besonderes und dann werden die Leute eher hingehen, als wenn du die Ticketpreise niedriger machst, weil dann suggerierst du den Fans, dass das Produkt schlecht ist und du die Ticketpreise runtergehst, damit du die Karten rausknallen kannst und dann kauft eh keiner. Und mit dieser Taktik, WWE macht dann einfach die Ticketpreise noch höher, es funktioniert ja. Deswegen sehe ich nicht, dass da derzeit ein Problem ist, jetzt auch mit dem Turn von Cena sowieso gar nicht. Also Chris, ich glaube, WWE muss sich bis auf Weiteres keine Gedanken machen. Nee, keine Chance. Also das mit den Ticketpreisen ist etwas, was ich mir früher auch gedacht habe. Also das Gleiche empfinde ich irgendwie auch beim Fußball. Also ich als Arsenal-Fan werde so schnell nicht ins Emirates kommen, weil die Ticketpreise so vergriffen, die Ticketpreise groß sind, die Karten vergriffen. Es gab auch diese Gerüchte, dass man dort boykottieren wird und die Season-Ticket-Holder werden dann ihre Tickets abgeben, habe ich drüber gelacht. Der Fan hat wahrscheinlich 100 Millionen Fans, da wird es immer wieder 60.000 geben, die hingehen. Das gleiche ist bei WWE auch der Fall. Die Hallen, auch bei Mania, wenn du sagst, du musst immer durchschnittlich 40.000, 50.000 reinkriegen, die WWE hat 200 Millionen Fans wahrscheinlich, davon wird es immer 40.000 geben, die jeden Preis zahlen werden, um dort zu sein. Vor allem bei Mania, da machst du einen Urlaub draus. Da, ich meine, wir sind damals ja auch rübergeflogen. Wir haben doch da nicht auf die Karten geguckt. Nee. Ja, also wir haben da natürlich, wir haben jetzt nicht die Bonzenplätze genommen, ne, aber auch für die Plätze, die wir hatten, das ist jetzt auch wieder 6 Jahre her, die waren wirklich jetzt nicht so geil. Die waren nicht schlecht, aber die waren ziemlich weit weg. Dafür hast du auch ein Heidengeld bezahlt. Heute wird es das Doppelte bestimmt sein, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Und das ist dir aber egal. Du zahlst das dann, weil dann machst du einen Urlaub draus. Es ist ein Event, once in a lifetime für viele oder manche kommen dann nochmal wieder hin. WWE könnte noch mehr Geld dafür verlangen und die Leute, die Karten würden gekauft. Zumindest bei Mania, beim Rumble. Jetzt bei der Chamber war es nicht ausverkauft, aber meine Güte. Guck dir doch die Raw Attendance an. Die sind mittlerweile locker, kontinuierlich über 10.000 bei Raw. Das ist der Standard wieder. Das war eine Zeit lang mal deutlich weniger. WWE, du hast es richtig gesagt, WWE kriegt die Karten immer noch verkauft und sie können auch noch teurer werden. Sie werden auch teurer und es wird sich trotzdem nichts ändern. Vor allem, du darfst nicht vergessen, egal ob das klappt oder nicht, Saudi-Arabien zahlt pro Show 50 Millionen US-Dollar. Eben. Und wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr, wie viel, 4 Stück bekommen? Wahrscheinlich in ein paar Jahren 6. Wie viel ist das? 200, 250, 300 Millionen pro Jahr. Das ist denen komplett egal. Ja, das glaube ich auch. Ja, das war die Startseite. YouTube. Eigentlich wollte ich dazu nichts sagen, aber es ist irgendwie, es ärgert mich ein bisschen. Ja, ich werde dazu auch was sagen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Hau mal raus. Also grundsätzlich mal bin ich irgendwie sehr, sehr glücklich, dass der Podcast so gut angekommen ist bei den Zahlen, wenn man sieht, und bei den Kommentaren. Ich glaube, auch hier ist gar kein Bot dabei und das gefällt mir. Ich lese mir das alles sehr, sehr gern durch. Aus zeitlichen Gründen, weil es wirklich viel ist, werde ich jetzt nicht auf eingehen auf Leute. Aber es seien alle lieb gegrüßt. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir persönlich viel. Aber Leute, wir haben schon mal darüber gesprochen. Ich weiß, Spoiler sind so ein Thema. Und ich weiß, das muss so hart nerven. Ich erinnere mich, ich wurde bei der Streak des Undertakers gespoilert, ja. Dass die gebrochen wurde. Das ist wirklich so, man, das ist bitter. Vor allem, es ist halt so ein Once in a Lifetime. Das wird es nicht nochmal geben. So auch Cena. Ja. Und wir haben wirklich, ich habe mit dir gesprochen, Andi, und auch mit dem lieben Thorsten, der das netterweise auch schnell geschnitten hat. Was machen wir mit dem Thumbnail, Leute? Ja, weil irgendwie das ich. Und dann habt ihr richtig gesagt, ja, aber wir sind halt. Wir haben uns bemüht, das schnell wie möglich aufzunehmen. Hat noch Bock drauf, klar. Und es ist am Ende so, das Argument, es ist halt eine Wrestling-Seite. Und unabhängig davon, was wir beide wollen, es ist wichtig, dass das irgendwie so schnell wie möglich draufkommt. Es ist wichtig, dass das Ganze zieht. Und am Ende hätten wir so das Rumble-Poster hernehmen können, auch klar. Aber ich sag's mal so, du weißt mittlerweile, dass diese Gefahr besteht. Dreh bei den großen Events, vor allem bei der Road, einfach diese Dinge ab und geh nicht auf Spotify, geh nicht auf YouTube. Es gibt ja auch die Möglichkeit, es abzustellen, dass da auch irgendwie diese Hinweise kommen, und dreh es wieder auf, wenn du sagst, gut, mich interessiert jetzt nicht großartig, was bei No Mercy passiert oder bei Bad Blood. Und dann schaue ich mir das Event an und dann schaue ich rein. Wie gesagt, I feel it, Leute, ich fühle es, aber wir werden darauf keine Rücksicht nehmen können. Und deswegen muss man dahingehend, so würde ich es mal euch auf jeden Fall sagen, ein bisschen Acht geben, damit das nicht passiert. Okay. Das überraschend deutlich, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so auch mit der entsprechend gesenkten Stimme, so kenne ich ihn gar nicht. Also Chris ist jetzt kurz vorm Explodieren, habe ich das Gefühl. Möchte ich auch kurz was zu sagen. Ich schlag da ein bisschen diplomatischere Töne an. Ich war zuerst auch genauso drauf wie Chris, dass ich dachte, Leute, wir sind hier auf einer Wrestling-News-Seite. Und was sollte man meiden, wenn man eine Show noch nicht gesehen hat? Genau, Wrestling-News-Seiten. Denn was zeichnet Wrestling-News-Seiten aus? Achtung, Wrestling-News. Und wann ist eine News? Dann, wenn sie besonders aktuell ist. So, deswegen vollkommen klar, wer eine Wrestling-News-Seite besucht, sollte vorher idealerweise eine Show gesehen haben, sonst läuft man natürlich Gefahr, dass man da gespoilert wird auf dieser Show. So, auf dieser Seite zu einer Show. Deswegen bin ich da vollkommen bei Chris im Grundsatz. Leute, was geht ihr auf eine Wrestling-Seite und sagt dann, hey, wir sind gespoilert worden? Das ist in sich nicht ganz schlüssig. Ich habe mal drüber nachgedacht, für einige von uns, von unserer Userschaft, ist es aber doch schlüssig. Denn da freuen wir uns ja auch ganz oft drüber. Viele von euch gucken WWE ja gar nicht. Viele von euch hören ja quasi nur den Podcast. Also wir haben jetzt keine Prozentzahlen, aber es sind immer wieder viele, die sich in diese Richtung dann melden. Gucken die Show gar nicht, sondern hören nur den Podcast und sind dadurch im Produkt drin. Und das ist ja auch so ein bisschen, wie wir uns selbst definieren. Deswegen kann es durchaus sein, dass Leute bei uns reinhören, die Show nicht kennen, und dann zum ersten Mal was über die Show bei uns hören. Das ist natürlich cool. Andererseits hebt uns das natürlich auf ein Niveau, dass ich kaum glauben kann, dass wir wirklich auf dem Level sind bei einigen, dass sie quasi durch uns die Show zum ersten Mal berühren oder zum ersten Mal Berührungspunkte zu einer Show bekommen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das hieß ja, sie wollen die Show noch nicht gesehen haben, wollen auch nichts darüber wissen, aber durch uns wollen sie dann quasi die Show zum ersten Mal empfinden. Das ist, mag ja sein, dass es solche Leute gibt. Und wenn das so ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann, also es würde mich immer interessieren, dass wirklich so ist. Dann hätten wir für die Leute natürlich echt ein Problem. Weil wer so der Show sich nähert über unseren Podcast zum ersten Mal, klar, die werden dann gespoilert, wenn sie die Überschrift sehen. Das heißt, für diese Prozentzahl, die wir ja eben nicht kennen, welche das ist, wäre es natürlich richtig, dass wir dann, weil wir auch eben ja uns auch damit brüsten und auch darüber freuen, dass viele die Shows eben gar nicht gucken, für die wäre es dann natürlich doof, wenn sie im Vorfeld dann schon wissen, was passiert ist. Aber trotzdem bin ich im Großen und Ganzen doch bei Chris. Denn ich glaube tatsächlich, auch wenn ihr das WWE-Produkt nicht verfolgt, glaube ich, sind es nicht so viele, die in den Podcast reinhören, bevor sie den Bericht gelesen haben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wenn ihr zu denen gehört, die quasi vollkommen unberührt in Bezug auf eine Show den Podcast hören und nur durch uns informiert werden wollen und auch erst durch unsere Stimmen informiert werden wollen und nicht durch irgendwelche Überschriften, dann sagt, das bitte mal in den Kommentaren. Das würde ich wirklich gerne wissen, wie viel das sind. Ich glaube, es können nicht so viele sein. So, das müssten wir erstmal klären. Wenn wir das geklärt haben, und ich glaube, wir werden es A, nie richtig klären können und B, soweit wir es klären können, wird es nicht die Überzahl sein, müssen wir natürlich uns entscheiden, was ist uns wichtiger. Eine Wohlminderheit nicht vorab zu spoilern, oder, sag ich mal, auf einer Wrestling-News-Seite mit möglichst reißerischen Überschriften die Fakten rauszuknallen. Und da bin ich bei Chris. Da müssen wir tatsächlich natürlich der News-Headline den Vorzug geben. Und Chris und ich haben uns da eben nicht abgesprochen. Deswegen hat er gleich mal so seinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Aber es ist tatsächlich so, da pflichte ich ihm bei. Wir müssen dann natürlich, wir müssen es nicht, aber wir möchten es tatsächlich auch. Wir möchten dann der Headline den Vorzug geben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Leute, die bei uns den Podcast hören, die Show entweder schon gesehen haben, falls sie nicht gesehen haben, haben sie idealerweise den Bericht gelesen. Und falls auch das nicht sein sollte, dann reden wir über ein paar Minuten, die zwischen Lesen der Überschrift und Hören des Podcasts lesen, wenn wir über den Turn von Cena sprechen. Denn ich weiß nicht, wie viele Sekunden hat es gedauert, Chris, bis wir bei der Review den Turn angesprochen haben? 30? Keine Ahnung. Wir haben ja quasi sofort das zum Thema gemacht. Und da weiß ich, fragt euch auch selbst oder erklärt uns, was wir daran nicht verstehen. Sonst fragt euch auch mal, macht das so einen großen Unterschied, ob ihr es in der Überschrift lest oder ob wir es 30 Sekunden später verbalisieren, sozusagen. Deswegen, also es waren, glaube ich, zwei User, die es auf YouTube gebracht haben. Einmal war der Impidude, der hat sowieso ein besonderes Vorrecht, weil er der erste Wrestling-Champion von Fake Julians Fantasy-Liga war. Und der andere, den weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ich möchte ihn aber trotzdem ich muss es sortieren nach Leuze zuerst, der war relativ Frederico. Spät. Frederico 115, genau, das war der Downer. Bitte nochmal kurz erklären, wie ihr das meint. Das interessiert uns tatsächlich, weil Chris und ich sehen das Problem nicht so richtig, oder? Ja, also ich fühle mit bei Spotify, wenn ich Musik hören will und in die Timeline wird dann unser Podcast gespült. Das ist bitter. Aber, ja, das stimmt. Aber auch hier, also ich habe mich damals beim Taker verbrannt und habe dann wirklich geschaut, okay, wann kann ich den Pay-Per-View schauen? Und deswegen habe ich halt dann alles gemieden. Also Twitter und Instagram, Facebook, ich habe mit niemandem kommuniziert, wenn es mir so wichtig war. Deswegen, wie gesagt, ich fühle das. Das ist bitter. Stimmt. Aber schau, wir hätten natürlich ein nacktes Royal Rumble-Poster nehmen können oder irgendwie so irgendein Bild von der Chamber, wo sich Punk und Cena gegenüberstehen, klar. Wobei, Chris, wir haben ja sogar beim Bild drauf geachtet, dass wir ein neutrales Bild genommen haben. Leider haben wir über die Überschrift nicht nachgedacht. Yes. Die haben wir trotzdem reißerisch formuliert. Stimmt eigentlich. Nee, wir haben uns halt bei dem Bild auch gar nicht, weil es einfach, das ist, wie nennt man, das ist ein Bild für Generationen. Und als solches sagt es ja auch noch nichts. Ja. Das kann ja alles bedeuten, dieser Blick. Wie gesagt, wir haben drüber gesprochen. Ich habe es mir eh gedacht. Deswegen ärgert es mich irgendwie noch mehr. Aber schau, Leute, es ist Road to WrestleMania. Bei Mania wird sicherlich auch was passieren. Also würde ich jetzt schon mal Warnung vorweg geben. Solange wir uns auf der Road befinden, werden wir sicherlich, also ich möchte jetzt nichts versprechen, aber wir werden sicherlich immer sehr zeitnah kommen. Danach wird es eh so sein, dass dann die Review meistens auf dem Donnerstag folgt und bis dahin haben es dann alle gesehen. Also würde ich einfach mal sagen, Achtung, wir befinden uns auf der Road, erhöhte Spoilergefahr. würde ich mal zusammenfassend sagen. Ja, und ich meine übrigens 3, 4 Tage vor Mania meine ich sogar unsere Seite, weil ich nichts an irgendwelchen News oder sowas Schade. noch sehen will. Und in der Tat, klar, wenn ihr die Show sozusagen euch aufspart und 3 Tage später erst schafft, sie zu gucken, klar, dann ist natürlich doof, wenn dann bei Spotify da was reingeknallt kommt. Logo, dann, ach, ja gut, aber das ist dann leider doof. Das tut uns leid. Ja, das Aber sind die Bitteren, ja. das kriegen wir nicht geändert. Also da werden wir tatsächlich so ein bisschen auf Clickbait aus sein. Was Clickbait? Was heißt Clickbait? Das sind Fakten, ja. Also da hauen wir die Fakten dann in die Überschrift rein und da muss man eben, keine Ahnung. Es ist heute schwer. Es ist heute echt schwer, solchen Sachen auszuweichen. Das stimmt. Aber zum Abschied möchte ich noch mal kurz, ich habe ihn eben kurz gegrüßt, jetzt noch mal ausführlicher den User Amchi grüßen und auch seinen Sohn, denn er hat die Series, was rede ich denn da? Die Chamber geguckt, ist dann irgendwie eingeschlafen und hat dann noch mit seinem Sohn am nächsten Tag noch mal geguckt und dachte, hui, das hat aber doch noch mal ordentlich Fahrt aufgenommen. Und er ist zum Beispiel jemand, das finde ich immer wieder cool, er hört uns seit einem Jahr. Also wir kriegen immer wieder noch neue Userinnen und User dazu, die dann auch bei uns kleben bleiben. Also ich dachte, Chris, eine Zeit lang, wir hätten irgendwie unseren Peak erreicht und haben jetzt so ein paar, die zuhören und das ist auch schön und die bleiben auch. Aber es kommen immer noch neue dazu und das freut uns total. Also herzlich willkommen jetzt, also neues gut ein Jahr schon dabei. Immer wieder sehr schön. Und ja, weil wir jetzt gerade schon bei diesem schönen Kommentar-Phishing sind, falls ihr uns irgendwie erst seit ein paar Wochen oder so hört, würde mich mal interessieren, wenn dem so ist, schreibt das doch mal auch in die Kommentare, ja? Wenn wir jetzt keine Rückmeldung bekommen, wissen wir wunderbar, seit ein paar Wochen hört uns kein neuer Mensch mehr zu. Aber gut, wer hört auch bis zum Ende den Podcast? Ja, das kann ich ja auch immer nicht verstehen. Aber falls da doch noch ein paar neue dabei sind, also guck mal, Amchi würde ich jetzt als neu bezeichnen. Das ist jetzt ja quasi ein Jahr schon dabei, aber eben kontinuierlich. Und ja, Chris, das wäre für mich so der Rausschmeißer. Haben wir doch schon wieder über 1 Stunde 20 gelabert, hätte ich gar nicht gedacht. Und gebe dir gerne die Schlussworte in Bezug auf gute Gefühle, schlechte Gefühle, schönes Wetter, was dir so auf der Seele liegt. Ja, das Wetter ist noch immer sehr schön. Ja, hier auch tatsächlich. Ja, es ist ja nächste Woche wird es leider wieder so auf 4, 5 Grad runtergehen. Leider, aber ja, wir befinden uns auf der Road, habe ich öfters gesagt. Ich freue mich trotzdem sehr auf euch und eure Kommentare. Werde auch sagen, ja, ist wirklich auch, wenn das passiert ist, wie gesagt, ich fühle das nach. Aber wie gesagt, die Vorsicht ist jetzt geboten in den nächsten Wochen und da werden wir dann sicherlich die weiteren ja, Sachen Richtung Mania besprechen. Da freue ich mich sehr drauf und bedanke mich trotzdem bei vielen Kommentaren. Ich habe mir die vorgelesen, war ganz interessant, auch bei YouTube sehr gespalten tatsächlich. Deswegen super interessant zu sehen, wie die Leute die Show bewerten und natürlich auch, wenn Leute dazu neu dazukommen, wie sie dazukommen, finde ich auch super spannend. Keine Ahnung, wird man da irgendwie empfohlen oder Oh, das interessiert mich auch. solche Dinge. Random raufgeklickt oder so, was Ja. das ja stimmt. Manche haben ja auch, glaube ich erinnere mich, als wir die Watch-Alongs gemacht haben, einmal haben wir nicht live gemacht, haben die Leute geglaubt, da findet die Show statt. Ja, aber ich glaube, davon bleiben nicht viele Aber kleben. wer weiß, vielleicht hat irgendjemand gesagt, ja, finde ich ganz, trotzdem ganz witzig. Das wäre ganz spannend. Also wenn ihr Bock habt, gerne reinschreiben. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Und ja, da kann ich eigentlich nur euch eine schöne Restwoche, Wochenende wünschen. Für alle, die Elimination Chamber jetzt noch schauen. Viel Spaß. Achtung, am Ende passiert was Schlimmes, aber ich möchte das nicht spoilern. Nee, das ist, das da rechnet man auch nicht unbedingt mit, was da passiert. Das ist schon interessant, ja. Aber na gut. Ja, ich sage auch herzlichen Dank. Freue mich auf die nächste Show. Da wird ja wieder ein bisschen was passieren. Eine Smackdown-Ausgabe, dann haben wir Raw im Garden. Ist ja auch immer interessant. Da wird ja, wie gesagt, in Bezug auf das Triple Threat Match mit Reigns oder auch ohne Reigns oder Singles Match mit Punk oder was auch immer, wird ja einiges passieren. Insofern wird es wieder einiges zu besprechen geben. Da freuen wir uns, wie gesagt, schon sehr drauf. Und da bleibt uns nichts mehr zu sagen als, ja, genießt das schöne Wetter, wie man ja in bestimmten Kreisen sagt. Ich muss noch das schöne Wetter genießen. Ich drehe immer durch, wenn ich sowas höre. Solche Leute. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Genießt das schöne Wetter, schön Sonne und Wetter genießen. Ja, also wenn ihr das verwendet, wisst ihr, was ich meine. Und wenn ihr euch drüber aufregt, wisst ihr noch mehr, was ich meine. Und bleibt gesund, bleibt fröhlich, lasst euch nicht von irgendwelchen dusseligen Wrestling-Podcasts spoilern. Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Macht es gut. Bis denn. Tschüss. Tschüss.